herzlich willkommen zum Uncast Episode 256 nach der Google I.O. ist alles langweilig. Ja, so ist es. Welche Nachrichten können einem denn dann noch als Android-Fan vom Sockel hauen? Nix mehr, ist doch ganz klar. Nach diesen phänomenalen Sachen, oder waren sie vielleicht gar nicht so phänomenal? Naja, sie waren auf jeden Fall interessant. Aber im Nachhinein gibt es so ein paar Sachen, wo man vielleicht nicht ganz so, zufrieden sein kann, zumindest wenn man in Europa seine Zelte aufgeschlagen hat. Und das Thema mit Google Fotos ist eben auch noch nicht ganz ausgestanden. Ja. Ich habe es letzte Woche jetzt mal intensiv probiert, ja, und habe fast jede Woche, ja, eine Geocaching-Tour gemacht, und das ist immer so der Fall, weil dann komme ich mit einem meistens recht gut gefüllten Fotoapparat zurück, ja, und lade dann die entsprechenden Bilder hoch, stelle ein Album, und das ging eigentlich mit Google Plus Fotos ziemlich fix, ja. Bei Google Fotos allerdings, da bin ich jetzt an einige Ecken gestoßen. Ja. Also zunächst mal hochgeladen. Gut, dass es jetzt kein regelrechtes Album mehr gibt, das habe ich ja gesagt, das kann man verschmerzen. Das sollte ja Google Fotos automatisch machen. Das geht auch ganz gut soweit. Also kein nicht automatisch ein Album anlegen, sondern dass es einfach nicht mehr notwendig ist, ein Album einzulegen. Ja. Ich habe trotzdem mal dann eine Collection immerhin gemacht, ja, also die Bilder hochgeladen, dann einfach Add to Collection und dann eine neue Kollektion gemacht und dort eben das dann ja mal sein lassen. Da habe ich mir die Bilder angeguckt und tatsächlich, also das, was auch im Vorfeld schon geheißen hat, es gibt kein Auto Enhance mehr. Also kein Auto, also Auto Awesome gibt's noch, wenn auch offenbar etwas eingeschränkt, komme ich gleich nochmal zu. Aber Auto Enhance gibt's gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Fehler ist, ein Bug ist, ob das noch hinzugefügt wird oder Google schlicht einfach erstmal nur vergessen hat. Oder ob das Absicht war. Wenn es Absicht war, dann habe ich jetzt wieder jede Menge Arbeit mehr. Normalerweise, wie gesagt, Bilder hochladen. Ganz selten, dass ich mal Auto Enhance bei einem Bild ausschalten muss, wo das störend wirkt. Ja. Und hier muss ich jetzt jedes einzelne Bild aufrufen, ja, und dort die Funktion Auto quasi anklicken, das Bild schließen, das nächste Bild laden und so weiter. Ich kann auch nicht einfach so rechts, links durchklicken und dort immer Auto, Auto, Auto. Nein, jedes einzelne Bild muss einzeln geladen werden, einzeln auf Auto geklickt werden. Und so, da habe ich 70 Bilder gehabt. Ich war 40 Minuten damit beschäftigt. Ja, das kann nicht sein. Also für mich ist es momentan von dem Punkt aus glatt das zunichte gemacht, warum ich meine Fotos immer zu Google hochgeladen habe. Solche Kollektionen, solche Alben, was ich veröffentlichen wollte. Da brauche ich so viel Zeit jetzt dazu. Also das ist echt schlimm. Ja. Und ich habe auch hier dann weiter geguckt, was es eben an Auto Awesome Features gibt oder was da gemacht wurde. Da wurde jetzt schlicht und ergreifend nur ein einziges Bild mal geändert. Weiß nicht, ob das jetzt halt nur speziell an dieser Kollektion gelegen hat, dass da halt nicht mehr zu machen war, ja. Aber das Einzige, was halt war, so ein mit so einem alten Rahmen umzogen und fertig. Komischerweise kann man da nicht groß mehr eingreifen. Ja. Vorher hatte man in dem Editor auch die Möglichkeit, Tilt-Shift und alles Mögliche zu machen. Man konnte die Fotos sehr gut aufwerten. Dann konnte ich auch innerhalb von wenigen Minuten nochmal die Fotogalerie ein bisschen erweitern mit Tilt-Shift-Effekten etc., wo es gepasst hat. Auch wenn das nicht immer automatisch ging, so konnte man das noch manuell machen. Das ist jetzt alles nicht mehr. Also ich muss sagen, das ist ein großer Rückschritt für mich, ein großer Rückschritt, und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was sich Google dabei gedacht hat. Ja, so dieses Einfache, das kann ich verstehen, dass die Leute einfach nur noch die Bilder hochladen wollen, aber dann muss auch sogar mehr Author Enhance und mehr Author Awesome, also gut, mehr Author Enhance geht nicht, aber mehr Author Awesome kommen und natürlich auch das Author Enhance aktiviert sein, ja. Gerade wenn man keine Arbeit mehr mit den Fotos haben will. Und das war eigentlich meine Prämisse, ja. Ich habe keine Lust, und es wurde ja auch immer wieder propagiert, ich habe doch keine Lust hier, meine Erlebnisse, die ich in Fotos festgehalten habe, hier noch stundenlang zu ordnen, zu sortieren, nachzubearbeiten, vielleicht tagelang sogar. Und das wurde ja auch als Vereinfachung genannt, ja, dass man das nicht mehr machen muss. Und dann sowas. Also jetzt hört's aber auf, ne? Ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ne? Also das hat mich wirklich total schockiert und das war mir auch jetzt letzte Woche noch nicht so bewusst, weil ich das da noch nicht genutzt habe, um eine komplette Tour von der Pike auf einzustellen. Und da wurde es mir jetzt erstmal bewusst, wie schlimm das Ganze doch dann tatsächlich ist. Ja. Was offenbar schon geändert wurde, es gab ein Update, was da offenbar schon geändert wurde, dass Google, wenn man ein Album jetzt teilt auf Google Fotos, zumindest wenn es eine Kollektion ist, also wenn man das vorher in eine Kollektion bei Google Fotos gemacht hat und teilt diese Kollektion dann auf Google Plus, dass die nicht nochmal zu Google Plus hochgeladen wird. Im Web habe ich das jetzt probiert. Wie es jetzt mit der Android-App aussieht, das habe ich jetzt noch nicht nachvollzogen, weil, ja, also da habe ich mir letztens die Bibliothek ganz schön damit verhunzt, ja, weil der das dann nochmal für Google Plus hochgeladen hat, als ich einige Fotos von der App auf Google Plus geteilt habe. Ja, und das war, das hatte ich ja schon erwähnt. Ja, das, naja. Gut, dann, naja, wie soll ich sagen? Schlimm, ne? Was da momentan los ist, dann auch hier dieses das Problem mit den Megabytes. Ja, auch das war wieder etwas, wo ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe. Also die neue Google Plus App hat 50,8 Megabyte ohne Fotos. Wenn man nämlich 50,8 Megabyte hat die Google Fotos App. So. Zusätzlich zu den 69,4 Megabyte Google Plus, die ja noch die Foto-App beinhaltet, die alte Foto-App beinhaltet, aber deaktiviert wird, man sie also nicht mehr sieht, wenn man Google Fotos installiert hat. Und von Snapseed als Editor habe ich mal abgesehen, weil nochmal 27,9 Megabyte, das geht schon mal gar nicht jetzt. Ja, also ich finde es nur echt eine Frechheit. Bei Google ist es offenbar denn nicht bewusst, dass es noch massenhaft, oder was heißt noch, dass es massenhaft auch brandneue Handys gibt, Smartphones gibt, die eben keinen kompletten Speicher haben, sondern viele haben eben unterteilt in App Storage und restlicher interner Speicher. Ja? Und bei mir ist der App Storage nun mal 3 GB. Da ist alles mit drin, Spiele und alles, 3 GB. Und die restlichen 29 GB, die liegen dann eben brach bei vielen Apps, die es offenbar nicht für nötig empfinden, statt den App Storage, zumindest mal für die Daten, ja, den Internal Storage zu nutzen. Eine Frechheit ohnegleichen, die vor allem Google ständig macht, weil nämlich das auf den Nexus-Handys und Tablets natürlich kein Problem ist. Die haben ja einen Speicher am Stück, dann spielt das keine Rolle mehr. Auch SD-Karten haben die nicht mehr. Von daher ist es so gesehen ja ganz gut, aber für viele andere Nutzer ist das natürlich eine Katastrophe. Ich habe heute auch bei Google Plus mit jemandem gesprochen, der auch hier seit von Anfang an den Google Plus Fotoservice genutzt hat. Auch er ist enttäuscht, ja. Dave Dupree heißt er, auch er Geocacher, und er hat das gleiche Problem. Bei ihm läuft Snapseed noch nicht mal auf seinem Handy, hat also jetzt quasi auf seinem Handy keinen offiziellen Editor. Von anderen Anbietern ist eben auch ein Speicherplatzproblem. Also ich bin da nicht allein mit der Meinung, dass hier einfach zu viel geopfert wird. Also wenn man Snapseed auch nochmal installiert, hat man eben statt 69,4 Megabyte auf einmal 148,1 Megabyte an Apps plus, und jetzt kommt ja der Hammer, 200 Megabyte Data Storage, ja, und mehr, je nachdem wie man es benutzt. Also ich habe ziemlich schnell die 200 Megabyte Data Storage wieder zusammen gehabt. Für, allein schon bei zwei Apps. Snapseed habe ich, wie gesagt, ja nicht drauf. Und dann muss ich sagen, vielen Dank, Google, ja, dass ich hier mein Handy dann noch nicht mal mehr alle Google-Apps unterkriegen kann. Ja. Also Chrome kann ich auch deswegen zum Beispiel auch nicht mehr installieren, aber das sind halt Sachen, gut, das kann man sagen, ja, da ist der Rio halt selbst schuld, ne? Warum hat er ja auch kein Nexus, ne? Genau. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich. Was eben viel schlimmer ist, sind diese fehlenden Editorfunktionen. Oh Gott, ich bin schon ganz nebenan. Auch die Gesichtserkennung ist nur in den USA verfügbar. Also da muss ich auch sagen, das ist eine Frechheit ohnegleichen. Es gibt kein Gesetz, das es in Deutschland verbietet, eine private, eine eigene Bibliothek mit irgendwelchen Erkennungsfunktionen auszustatten. Wenn diese Erkennungsfunktionen sich verteilen würde, auch über fremde Fotos, dann wäre das natürlich was anderes. Ja, das geht nicht. Also zum Beispiel, oder was heißt, das geht nicht. Das wäre dann diskussionswürdig, zum Beispiel, wenn man eben public etwas als public Alben veröffentlicht, ja, als öffentliche Alben, wo jeder reingucken kann. Und man könnte dort zum Beispiel eine Geschichtsgruppierung machen, also eine Suche nach einer Person, ohne dass die getaggt ist, automatisch. Das wäre natürlich diskussionswürdig. Aber in meiner eigenen Sammlung, da möchte ich nicht nur eine Gesichtserkennung haben, da möchte ich alles ausgewertet haben, was nur geht, ja, damit ich dann leichter an die Bilder rankomme. Das ist doch ganz klar. Wenn ich sagen, wenn ich hier sehen will, alle Bilder mit meinem Kumpel Hans, ja, dann will ich alle Bilder mit meinem Kumpel Hans sehen, ja, und möglicherweise auch die von meinem Kumpel Hans gemacht wurden, ja, oder in der Wohnung von meinem Kumpel Hans gemacht wurden, das vielleicht dann auch nochmal abstufen zur Auswahl, ne? Das soll ruhig alles erkannt werden. Das ist mein Recht, in meiner Sammlung das so zu machen. Ja, ich meine, ich kann's auch per Hand hier labeln natürlich, aber genau das soll ja Sinn der Sache sein, dass man das eben nicht mehr machen muss. Ja, das habe ich früher gemacht in meiner Fotosammlung, meiner alten Fotosammlung, hier auf dem Computer. Alles selbst gelabelt, ja, wer in dem Bild zu sehen ist und wo das ist und wann das war und ja, ne? Zu welcher Gelegenheit. Also das finde ich schon der Hammer. Also es gibt eine Möglichkeit, dass man das freischaltet. Man muss sich über eine VPN-Verbindung mit der Google Foto App einwählen, geht dort in die Einstellungen, aktiviert dann dort dieses Face Grouping, ja, wenn man das dann aktiviert hat, kann man dann auch ohne diese VPN-Verbindung wieder reingehen und es bleibt aktiviert. Ja. Somit so kann man das zumindest mal hier umgehen. Aber ich meine, Facebook sage ich schon, wenn Google zu ängstlich ist, ja, das zu machen, ne, für Leute im privaten Album, dann ist es wirklich schon 5:12. Ja. Ein bisschen mehr Mut zu der Geschichte würde ich mir dann doch wünschen. Ja. Naja. Blogger-Alben sind auch nicht mehr aufzufinden. Tja, da muss ich dann eben über Umwege gehen. Ja, zum Beispiel rufe ich da picasaweb.google.com auf. Dann komme ich auf eine alte Seite von Google Plus Fotos und dort sind dann die Blogger-Alben wieder drin. Aber so richtig offiziell kommt man jetzt an die Alben gar nicht mehr ran. Ja. Also es ist ein riesen Chaos im Moment und das kann ich überhaupt nicht gutheißen, was da los ist. Ne? Wenn eben nicht auch noch so gute Vorteile geben würde, wie zum Beispiel, dass diese shareable Links, die gefallen mir ganz gut, wobei da habe ich heute auch schon negative Response bekommen, die dann gesagt haben, ja, wer den Link hat, kann das sehen. Ja, genau, wer den Link hat, kann das sehen. Und zwar, egal wer, es gibt keine Authentifikation mehr. Und wenn dann jemand diesen Link weitergibt, dann kann derjenige auch diesen sehen. Ja, man kann diese Links aber wieder deaktivieren, zumindest mal. Aber ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, weil somit, und das war ja auch Sinn der Sache, können dann halt auch Leute so ein Fotoalbum sehen, die keinen Zugang zu Google Plus haben, aber ich dennoch nicht das Album für alle Öffentlichkeit sichtbar machen will. Ja? Und deswegen ist das schon mal gar nicht schlecht. Übrigens kann man auch kontrollieren, ja, welcher Link quasi freigegeben wird. Ja, also, oder, naja, zumindest hat man da eine grobe Kontrolle. Man kann sich notieren, wer welchen Link bekommen hat. Man kann nämlich unbegrenzt viele Links zu einer Sammlung von Fotos machen. Ja? Das heißt, du klickst zum Beispiel drei Fotos in meiner Bibliothek an. Also die Bibliothek ist ja immer privat, ohne Ausnahme. Ja, so, jetzt drei Bilder anklicken und sag, okay, hier brauche ich jetzt einen Link dazu. So, dann werden die drei Bilder quasi zusammengefasst und es gibt eine Seite, die angesprungen wird durch den Link, wo dann diese drei Fotos da drin zu sehen sind. So, jetzt wähle ich die aus, erstelle den Link, kopiere den und schicke den zum Beispiel Tante Erna. So, dann mache ich das nochmal. Generieren weiterer Link und schick den an, was weiß ich, Hans, ja, der eben schon genannt wurde. So, jetzt stellt sich raus, dass Hans den auf Twitter gepostet hat. Und das kann ich sehen, weil ich nämlich rauskrieg oder sehen kann, welchen Link da genutzt wurde. Ja. Und kann dann hingehen, kann sagen, okay, also Hans, jetzt reicht mir's, tu den Link schnell sperren, bevor noch schlimmeres Unheil passiert, dann kann niemand mir zumindest mal aufrufen danach, nach meiner Sperre oder nach dem Link löschen, während Tante Erna den Link noch weiterhin benutzen kann. Ja. Und ich kann Hans dann einen Besuch abstatten, immer so richtig zusammenpfeifen, was das denn hier soll. Ne? aber ja, es ist tatsächlich, also es gibt keine Authentifikation mehr und jeder, der den Link hat, kann das dann angucken, so lange bis der Link gelöscht wurde. Was natürlich der größte Vorteil ist hier von diesem neuen Fotodienst, habe es letztes Jahr mal schon angesprochen, bis zu 16 Megapixel Auflösung, High Quality Fotos, kostenlos, ja, ohne Platzbeschränkung, ohne jetzt Verbrauch von irgendwelchen Storage, ja, einfach unlimited. Ist das nicht schön? Das ist das, was ich ja auch gefordert habe. Gut, die Einschränkung mit den 16 Megapixel, High Quality, das heißt, es wird hochgeladen und dann wird das nochmal speziell komprimiert bei Google und dann wird nämlich die Dateigröße wesentlich geringer. Ja. So hat Google offenbar sichergestellt, dass ihre Server jetzt nicht hier Webspace ohne Ende zur Verfügung stellen müssen, ja, sondern es ist überschaubar. Ich habe hier auch zum Beispiel mal in diesem Artikel, ich habe einen Artikel hier verlinkt, den ich gemacht habe, da habe ich hier mal die Fotos original und komprimiert mit dem neuen Google Fotos, also nach dem Hochladen, ja, wie das dann aussieht. Und habe auch ein Difference Layer mal gezeigt, um zu sehen, wie denn die Unterschiede tatsächlich hier aussehen. Ja. Und da kann man dann erkennen, dass die Unterschiede minimal sind. Also mit bloßem Auge ist hier gar nichts zu erkennen. Ja. Die Difference Layer offenbart dann so ein paar Pixel, ja, wo dann eben was passiert ist, aber da war auch also sehr, sehr wenig nur davon zu sehen. Und ihr könnt die Bilder ja mal in zwei verschiedenen Tabs öffnen und dann hin und her klicken. Und also auf normalem Equipment werdet ihr hier keine Unterschiede feststellen. Möglicherweise werdet ihr vielleicht auf speziellen Monitoren, die auch mehr Farben darstellen können, etc., was sehen können oder besonders, vielleicht besonders großen Bildschirmen. Ich weiß es nicht genau. Ich selbst, mir ist es jedenfalls auch mit hoher Vergrößerung hier jetzt nicht gelungen, wirklich einen Unterschied festzustellen. Nur eben durch die Difference Layers weiß ich, dass es da wohl doch Unterschiede gibt. Aber die sind eben für das menschliche Auge nicht oder kaum zu sehen. Also der Vergleich mit der MP3 Codierung kommt ungefähr hin, ja. Wenn man eine hohe Codierung, zum Beispiel 320 Megabit pro Sekunde nimmt, bei MP3, dann kann man mit einem normalen Equipment als normaler Mensch keinen Unterschied mehr hören. Ja. Das ist nun mal so, auch wenn viele Audiophile da sagen, um Himmels Willen, niemals, ja. Ja, klar, mit der, was weiß ich, 5.000 € Anlage, mit Boxen, die sowieso kein Mensch bezahlen kann normalerweise, ja. Und dann mit dem Gehör, wo dann hoffentlich auf der Straße nicht mal jemand einem ins Ohr kreischt oder so, dann könnte man möglicherweise etwas hören. Ein Unterschied. Ja. Aber ich habe oft schon gemerkt, ja, so, das sieht man auch bei Doppelblindstudien, dass das eben oftmals nicht so der Fall ist. Genauso wird es hier sein, die Leute werden einen Haufen Unterschiede feststellen, wenn sie es denn feststellen wollen, aber in Wirklichkeit, das zeigt die Difference Layers, ist das also absolut verschmerzbar. Ja. Wenn auch nicht eben die 100%ige Originalqualität, so dann doch eine Qualität, die man optisch eben bei der normalen Benutzung und laut Aussage von Google auch bei Fotodrucken ja, nicht sehen kann. Demgegenüber die Größe der Datei, die kann man wohl sehen, denn ein Originalfoto bei, also das hochgeladen wurde von mir, 5,0 und dasselbe Foto mit der Google-Kompression 2,1 Megabyte. Also ich möchte gern diese Komprimierungsalgorithmen, die hätte ich gern bei mir daheim am Rechner. Ja. Also das ist ja faszinierend. Da würde ich alle JPEG-Dateien gleich mal hier auch für meine Archivierung hier runterrechnen lassen und jede Menge Platz sparen dabei. Ja. Wahnsinn, weil ich sehe da keinen Grund mehr für das Original nochmal da irgendwie hochzuladen. Super, das ist was Positives, aber wie gesagt, ich bin immer noch unschlüssig, was ich da jetzt eigentlich machen soll. Ja, ich bin ein bisschen frustriert und ja, ich muss mich wohl dran gewöhnen und hoffe halt, dass Google bald die fehlenden Funktionen nachliefert. Übrigens gibt es einen Desktop-Uploader. Das gehört wohl noch zu den positiven Sachen, ja, zumindest zum Teil. Es gibt einen Desktop-Uploader für macOS und Windows. Damit werden automatisch die Bilder, die man auf dem Computer speichert, auch hochgeladen auf Google Fotos. Das hätte ich sehr gern. Also sowas wie eben beim Handy auch, das Auto-Upload. Das Problem ist ja, ich mache meine Fotos mit einer Kompakt-Digitalkamera, weil die natürlich unendlich besser sind als die Fotos vom Handy. Ja, aber das Problem ist, ich muss die dann halt erstmal auf dem Computer überspielen und dann manuell über die Webseite per Track and Drop einfügen. Und ich habe immer das Gefühl, der Upload über den Browser dauert einfach viel zu lange. Ja, das ist langsam ohne Ende. Beim Desktop-Uploader geht es zumindest mal noch im Hintergrund dann, so wie damals mit dem Musik-Uploader, ja, geht es also im Hintergrund, dass man einfach dann nur noch die Bilder auf den Rechner übertragen muss und der Rest passiert dann eben automatisch, so wie es eigentlich sein soll. Warum ich das nicht mache? Tja, weil es keine Linux-Version dafür gibt. Meiner Meinung nach vollkommen unbegründet, gibt ja auch eine Mac OS X-Version, das ist ja ein BSD-Kernel. Es gibt auch noch keine Chrome-Version übrigens, Chrome OS-Version. Auch das ist noch eigentlich unglaublich. Ja, aber vielleicht gehen die davon aus, dass auf den Chrome-Geräten jetzt auch nicht etwa viel Fotos gespeichert werden, dass die dann eben in die Cloud archiviert werden müssen. Ja, wahrscheinlich deswegen. Aber bei Linux sieht das ja anders aus. Da hat man ja seine Fotobibliothek normalerweise auch offline. Und da wäre dann natürlich es super toll, wenn das hier synchronisiert würde. Ja. Also da ist noch sehr viel zu tun. Sehr, sehr viel zu tun. Und es ist äußerst frustrierend, was da los ist, ja, mit diesen Google-Fotos. Naja, gut. Ja, Android Pay, ich wollte es nochmal kurz erwähnen, auch wenn es in Deutschland ja nicht interessant ist, zumindest im Moment nicht, sieht es jedenfalls danach aus, dass es in absehbarer Zeit kommen wird, was ja auch sehr verständlich ist, weil bei uns sich ja noch nicht mal Kreditkarten, wie damit Spike schon richtig mal hier bemerkt hatte, durchgesetzt hat, ja, zumindest mal nicht als normales Standardzahlungsmittel, ja, sondern höchstens für ein paar Einkäufe übers Internet. Und deswegen denke ich, dass auch das Android Pay hier einen sehr schweren Start haben wird, wenn es überhaupt startet. Allerdings ist Android Pay auch ein ganz alter Hut mit neuem Namen, das ist nämlich das Google Wallet. Ja, ganz einfach. Google Wallet ist gleich Android Pay. Da gibt es kaum Unterschiede und es ist ein Marketing-Gag. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch gut so, weil das Google Wallet hat ja schon dermaßen schlechter Ruf gehabt, dass es einfach schon, also das hätte man nicht mehr reaktivieren können. So könnte man jetzt mit dem Android Pay, hat man nochmal eine neue Chance, das vielleicht in den USA ein bisschen stärker zu etablieren. Man hat auch ja schon ein paar interessante Partner mit ins Boot geholt. Und von daher denke ich, könnte es in den USA zumindest mal interessant werden. Ja, ja, ich komme dann einfach mal hier zu den News und da geht's gleich weiter mit Bezahlsystemen und zwar mit Samsung Pay. Richtig, Samsung will da offenbar auch mal wieder was Eigenes machen. Ja, können es ja nicht auf sich sitzen lassen, dass Google irgendwas macht, dass Apple irgendwas macht und Samsung macht da nichts. Würden einfach sich nur irgendwo anschließen. Ja, das geht natürlich überhaupt nicht. Deswegen hat auch Samsung Loop Pay gekauft und bringt jetzt im September, wahrscheinlich im September, den Samsung Pay Service heraus. Ja. Und auch die brüsten sich natürlich mit Partnern, allerdings nur von der Bankseite, Visa, Mastercard, American Express, klar, die wollen natürlich alle dabei sein, logisch, für die kostet es ja nichts, sie können nur was dran verdienen. Aber wie sieht's mit den Händlern aus? Also ich meine, jetzt haben wir Apple Pay, dann haben wir Android Pay und jetzt noch Samsung Pay und ja, ich weiß nicht, ob die Händler da froh sein können. Schade auch, dass Samsung Pay oder dass Samsung da mit ihrem eigenen Bezahlservice so ein bisschen auch dann Android Pay ja, entgegenwirkt. Ja, sage ich mal, weil es ist schon schwer genug gegen Apple Pay zu bestehen, ja, und jetzt kommt noch ein weiterer Kandidat. Ich finde das eigentlich überhaupt nicht so ein schöner Zug von Samsung, das muss man ganz klar sagen, und das zeigt aber auch, dass Samsung Android eben nur als Mittel zum Zweck sieht, was man natürlich auch verstehen kann, ja, aber vielleicht sollten sie das ein bisschen absprechen. Ich glaube kaum, dass Samsung Pay einen Sinn hat, außer Android Pay nochmal zu schwächen. Ja. Aber wenn Samsung denkt, dass sie mit ihrem eigenen Bezahlservice einen Blumentopf gewinnen können, dann leiden die unter Realitätsverlust. Ja, ich weiß, ich lehne mich da stark weit aus dem Fenster raus, aber nee, ich sehe da überhaupt keine Chance für Samsung. Samsung Pay. Pff, was soll denn das? Als nächstes kommt, was weiß ich, Walmart Pay und was weiß ich, Donut Pay oder irgendwas. Also, dann brauchen wir 100 verschiedene Paycards oder Systeme. Wir haben mal ganz abgesehen von den Apps, die installiert werden müssen. Ach nee, also. Nee. Naja. PC-Games sind jetzt dank Gamefly auch mit dem Fire TV möglich. Ihr habt richtig gehört, der Wahnsinn ist das, ja. Und zwar kann man von seinem PC oder von PC-Games auf die Set-Top-Box streamen, ja. Und das geht über diesen Cloud-Gaming-Service Gamefly. Ja, die bieten dann also richtige vollwertige PC-Spiele an, die man dann eben jetzt auch auf Fire TV spielen kann. Ein großer Schritt, würde ich mal sagen. Ja, man braucht nur diesen Fire TV Game Controller dafür und dann geht es ab. Es gibt hier Pakete ab 6,99 pro Monat, was man natürlich braucht, eine exzellente Netzverbindung. Ich empfehle da auch, das Fire TV dann über Ethernet anzuschließen, nicht etwa über Wi-Fi zu betreiben, weil ansonsten wird es von der Latenzzeit her einfach zu schlecht werden. Das ist immer ein Gaming, da kommt es auf jede Millisekunde an und da kann man mit Wi-Fi eben keinen Blumentopf gewinnen. Ja, Nintendo hat die Berichte über eine Android-Konsole jetzt dementiert. Ja, letzte Woche hatte ich ja berichtet, dass offenbar Nintendo plant, eine Android-Konsole auf den Markt zu bringen. Nintendo dementiert das jetzt. Wie immer sage ich bei japanischen Unternehmen, das Dementieren ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass es wirklich dann nicht kommt. Ja. Aber die lassen sich nicht gerne in die Karten schauen bei Nintendo, das weiß man ja. Die Wortwahl allerdings von Nintendo bringt mich dazu zu glauben, dass es vielleicht tatsächlich nicht irgendwie so eine Konsole ist, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Also möglicherweise wird eine neue Gaming-Konsole dann wohl doch nicht auf Android basieren. Vielleicht ein neuer Handheld, ja, keine Ahnung. Es stehen ja auch noch Gerüchte im Raum oder Berichte im Raum eigentlich, die sagen, dass eben Nintendo auch Software auf Android bringen wird. Also richtig ein Nintendo-Titel, allerdings von Drittanbietern dann, ja, wie sagt man, konvertiert auf, aber legal dann auf Android. Ja, das wäre ja auch noch mal was. Wo wir noch nicht wissen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ich hoffe, es wäre nicht schlecht. Vielleicht heißt das ja auch, dass Nintendo, wie viele schon in ihren schlimmsten Befürchtungen geäußert haben, dass Nintendo die Hardware quasi komplett einstampft und nur noch Software anbietet, so wie es damals Sega gemacht hat. Ich meine, das hört sich zwar wirklich schlimm an für jeden Nintendo-Fan, aber man kann es nicht mehr verheimlichen, dass Nintendo ein Problem hat, vor allem in dem ehemals großen Bereich Handhelds, ja, da stagniert's, da stockt es und das sind, ich sag's ganz ehrlich, die letzten Stündlein sind langsam gezählt. Ja, für diese Art von mobilen Spielen, da hauen die Smartphones und Tablets alles weg. Bei der Heimkonsole, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Sega hat eben damals sich vom Hardware-Geschäft komplett zurückgezogen, weil sie eben keine Perspektive mehr sehen konnten nach der Übermacht. Und im Moment, sage ich mal, ist Nintendo fast schon in der Position wie damals Sega. Auch wenn es unternehmensmäßig Nintendo noch sehr gut geht durch die vielen Merchandises, die Nintendo hat, aber ich kann euch sagen, hätten die das Pokémon-Merchandise nicht, dann sähe es schon ziemlich übel aus mit Nintendo. Das muss man ganz klar sagen. Sony kündigt erfreulicherweise Update an für die gesamte Z-Serie auf Android 5.1. Das finde ich sehr gut und es zeigt, dass Sony jetzt doch wirklich gut dabei ist bei den Updates, auch wenn es ziemlich lange dauert, muss man sagen, in den letzten Jahren hat es gezeigt, dass Sony die Kunden nicht einfach im Regen stehen lässt, ja. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Man muss mal bedenken, wie lange das Xperia Z eigentlich schon auf dem Markt ist. Und wenn man das dann mal sieht, dass da noch ein 5.1 Update rauskommt, das sind die ja fast besser als Google selbst mit ihren Nexus-Geräten, ja. Also das Sony Xperia Z kam raus am 9. Februar 2013. Ja. Und das ist jetzt also schon deutlich über 2 Jahre her. Und es kommt jetzt noch ein aktuelles Update. Das würde ich mir aber für viele andere auch wünschen, ja, für viele andere Firmen, dass die das so machen. Und also Hut ab. Ja, das ist mir auch schon bei den älteren Geräten aufgefallen. Allerdings, da muss man sagen, waren die Updates nicht immer so glücklich gelungen. Teilweise haben die Geräte dann auch dermaßen langsam gemacht, dass man sie kaum noch benutzen konnte. Ja. Aber ich denke, hier wird es weniger Probleme geben, da das Update ja eigentlich auch recht gut optimiert ist und man es nicht erwarten muss, dass wenn ein Handy mit Eis, mit Entschuldigung, mit Jelly Bean, nein, mit KitKat funktioniert hat, dass es dann irgendwie schlechter wird mit Lollipop, ja, oder langsamer wird. Vielleicht sogar im Gegenteil. Einige Modelle werden da sogar noch etwas zulegen können, ja, zumindest in der Theorie. Also sehr schöner Zug von Sony. Wahnsinn, würde es nur jeder Hersteller so machen. Star Wars Uprising. Tja, das neue Star Wars Spiel kommt in den Play Store. Da ist natürlich Zeit, darüber was zu sagen. Ja klar, ich meine, das Walt Disney Merchandise rollt jetzt natürlich voll an. Ihr wisst ja, Lukas Film wurde ja von Disney gekauft. Und jetzt rollt natürlich bei Star Wars wieder alles an. Natürlich nicht nur für die CGI und Comic-Serien, die es von Star Wars ja jetzt gibt, ja, Star Wars Rebels beispielsweise, sondern auch natürlich die kommenden Star Wars Filme, die J.J. Abrams kaputt gemacht hat, ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Nur jetzt eben wieder einen Titel dieses im Star Wars Universe, Star Wars Uprising. Und der Trailer ist schon steht schon zur Verfügung, wird also nicht mehr lange dauern. Es ist noch kein offizielles Datum festgelegt, aber es wird wohl nicht mehr so lange dauern, bis Uprising eben in den Play Store kommt. Und natürlich, klar, für die Star Wars Fans wird es eine große Sache sein. Ich bin gespannt, wie viele Star Wars Fans nach den neuen Star Wars Filmen noch übrig bleiben. Zumindest für diese neue Sachen da. Ja. Aber ja, der Trailer verspricht natürlich hier der Himmel auf dem Android. Ja. Aber was dann da letztendlich davon übrig bleiben wird, das steht im wahrsten Sinne des Wortes hier noch in den Sternen. Ja. Gut, ich meine, man sieht hier eigentlich nur Groß-CGI-Szenen da drin, vom Spiel ist da eigentlich nichts zu sehen. Naja, okay. Warten wir mal ab. Ich werde es natürlich dann auch auf Herz und Nieren testen als Star Wars-Fans und werde dann entweder weinen, ja, oder mich riesig freuen. Was zwischendrin wird es da nichts geben. Ein Gerücht sagt, dass das Mi 5 Mi 5 Plus, ja, ich sag mal Mai, ich glaube, das heißt Mai. Mai 5 und Mai 5, 5 Plus. Ah, Mai 5! Mai 5 Plus, Mensch. Wenn schon Englisch, dann Englisch, ne? Dass es einen Snapdragon-Prozessor bekommen wird, ein 820er. Das ist, ja, gut, sehr gut, würde ich das schon mal sagen. Der 830er, da habe ich zwar schon mal was gesagt, der ist ja aber noch nicht so wirklich, ja, ne, verfügbar. Der 820er ist momentan schon ja, ich würde sagen, als bester Chip von Qualcomm erstmal zu handeln, ja. Und interessant ist, dass sie in diesem Bericht konsequent Xiaomi falsch geschrieben wird. Ja. Die sollten bei Talk Android mal gucken. Ne? Auf jeden Fall kommt das Teil dann eben mit diesem 820er Snapdragon-Prozessor und einem 5,2 Zoll Quad HD-Display mit 3 oder 4 GB RAM, je nach Ausführung, 16 Megapixel Rear-Facing-Kamera, Fingerprint-Scanner, ja, naja, 3000 mAh Akku, 6,1 mm dick, gar nicht schlecht. Und das große, für mich natürlich viel interessantere Mi 5 Plus, das kommt dann mit einem 6 Zoll Display, generell mit 4 GB RAM und eine 20 Megapixel Kamera hinten. Das ist natürlich auch äußerst schön. Und der Preis wird zumindest mal umgerechnet bei 371 $1 liegen. Das ist schon sehr, sehr traumhaft für diese Ausstattung, ganz klar. Allerdings, Vorsicht, man weiß noch nicht mal genau, ob das außerhalb von China in der nächsten Zeit kommen wird. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Man schätzt etwa früh 2016. Aber ich wollte euch das Gerücht schon mal sagen. Ja. Ein Samsung Galaxy S6 Active. Ja. Das ist schon auf dem Weg. Die offizielle Seite wurde irgendwie schon lanciert. Und zwar mit der Ankündigung von AT&T zusammen. Und das ist genau für die Leute, die gesagt haben, ja, was sollte das? Das S5 war wasserdicht, das S6 ist nicht mehr wasserdicht, was soll der Schrott? Ja, das ist natürlich total ärgerlich gewesen, ganz klar. Aber ich denke, Samsung hat aus mehreren Gründen, ist eben aus mehreren Gründen diesen Weg gegangen. Erstmal konnten die dann designmäßig wesentlich mehr tun am S6, für die, sag ich schon mal ganz klar, Masse der Leute, die eben da keinen Wert drauf legen, dass das Handy wasserdicht ist. Ja? Wobei das auch immer ein Fehler sein kann, ja, weil Handys werden immer mal nass, ganz, ganz schnell, ja. Auch wenn man gar nicht damit rechnet. Aber dann hier dieses Outdoor-Handy, das hat man dann eben auch gleich stoßfester gemacht. Es sind Hardware-Buttons verbaut worden an der unteren Seite, um das Display mit 5,1 Zoll Super AMOLED, hier dann durchaus ähnlich. Ein Exynos Octa-Core-Prozessor ist auch drin, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher, nicht erweiterbar, keine SD-Karte möglich. Eine Mali T760 GPU, 16 Megapixel Kamera eingebaut und das ist dann nach dem IP68 Standard wasserfest und staubgeschützt. 2550 mAh Akku, leider nicht auswechselbar, was eigentlich für ein Outdoor-Gerät gar nicht geht. Das muss man klipp und klar sagen, weil wer outdoormäßig unterwegs ist und hat nur einen Akku dabei, der kann sich höchstens noch auf diese externen Akkuladebanks da verlassen und das ist halt nicht so das Optimale. Ja, also ruckzuck den Akku austauschen, das wäre besser. Und ja, dann wäre es hier schön vielleicht zu nutzen. Es ist übrigens auch jetzt ein Video offiziell aufgetaucht von AT&T und da muss man ganz klar sagen, also die haben hier Geocacher hier eingefangen. Ganz klar, das sieht man sehr, sehr deutlich, ja, dass das Geocacher sind. Ganz schön gefällt mir, dass die Rückseite von dem S6 auch in solchem Tarnmuster gibt. Ja, optimal finde ich. Und also so gibt's da eigentlich nichts dran auszusetzen. Ich habe mir schon gedacht, ey, das wäre doch mal was. Ja, wer eine Übung so jemand so stehen sieht wie im Video, dann sind das auch meist Geocacher. Das sehe ich mittlerweile sehr oft. Ja, und ich stehe auch manchmal so mit dem Tablet im Wald rum. Ja? Und ja, genau, dann heißt das, ey, guck mal, ne? Was machen die denn schon wieder da? Also, ja, schöne Sache, ja. Outdoor-Geräte, wunderbar, ein paar Schwächen scheint das Teil dann wieder zu haben. Man beachtet am Ende des Videos das Eichhörnchen, das finde ich immer sehr genial, ja. Aber ja, das Problem, dass ich dann sofort gesehen habe, als ich weitere Nachforschungen angestellt habe, das Ding kostet weit über $600 und ist damit natürlich raus. Ja, tut mir leid. Ganz einfach. Ja, kann man sagen, was man will, das ist es natürlich auch wert und überhaupt, ja, ist mir aber zu viel. Ganz einfach, ist mir zu viel, sorry. Ich habe mir deswegen das Nexus schon nicht geholt, das Nexus 6 und ich will mir deswegen auch das S6 nicht holen. Deswegen, ja. Es gibt einfach Grenzen, wo ich sage, nö, das mache ich nicht. Neue Bilder vom Galaxy Tab S2. 8.0 sind jetzt aufgetaucht. Noch weiß man nicht so genau, ja, wann das erscheint, wo es erscheint. Ja, man vermutet, dass es als technische Daten ein 1,9 GHz Exynos 7420 Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Speicher, 8 Zoll AMOLED-Display, 8-Megapixel-Kamera hinten mit 2-Megapixel-Kamera Front-Facing, das wäre sehr schwach, und LTE. Preis unbekannt, aber da es ja nicht gerade das kleinste Modell ist von Samsung, sollte das dann auch entsprechend so im mittleren Preis, in der mittleren Preiskategorie liegen. Ja. Jedenfalls die Bilder, die hier aufgetaucht sind, sind eigentlich nichts Weltbewegendes. Das ist Standard Samsung Design, fertig. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Das Einzige, was mir hier besonders stark aufgefallen sind, ist auf der Rückseite diese zwei Knubbel. Ja, möglicherweise sind das magnetische Halter, um eine spezielle Hülle zu befestigen oder ähnliches. Und dass das Teil also optimal als Kosmetikspiegel zu gebrauchen ist. Also da im Freien, ja, also Spiegel trifft's genau. Ne? Keine Ahnung. Ja, scheint ja in Mode zu sein. Gut, Android M, ja, da gibt's erste Berichte zu dem dieser Dose-Funktion und haltet euch fest, die scheint tatsächlich was zu bringen, ja, und zwar irrsinnig viel. Es gibt hier eine Tabelle, die erstellt wurde, und zwar Vergleich Nexus 5 Verbrauch in Prozent. Im Vergleich zu den älteren Versionen, also Lollipop. Ja, und Lollipop war ja schon das Projekt, durch das Projekt Volta sollte das ja eigentlich schon sparsamer sein. Aber, also nach 8 Stunden hat Lollipop 4% verbraucht und Android M 1,5%. Nach 24 Stunden hat Android 5.1 schon 12% verbraucht und Android 4,5%. Das neue Android M 4,5%. Und nach 48 Stunden hat das Android 5.1 24% verbraucht, während das Android M in demselben Modus 9% nur verbraucht hat. Jetzt sagt ihr natürlich hier, Moment mal, 48 Stunden und nur 24% verbraucht? Ja, wie geht denn das? Ja, das geht ganz einfach deswegen so, wenn man das Gerät eben nicht oft nutzt, sondern eben tatsächlich das Display nicht groß anschaltet, sondern einfach hauptsächlich liegen lässt. Und damit lassen sich ja dann auch die Hintergrunddienste eben gut messen, was die so verbrauchen. Ja? Und genau da setzt die Achtes Dos an. Wer jetzt also hier das Display den ganzen Tag anhat, der wird von Dos nicht viel merken. Aber wenn man das Handy, sag ich mal, ganz normal benutzt, wie es viele Leute, die meisten Leute benutzen, dann wird es einen Riesenschritt geben. Hier zum Beispiel die vorhergesagte Standby-Zeit in diesem Benutzungsmodus, ja, bei Android 5.1 200 Stunden, bei Android M 533 Stunden, das heißt weit über das Doppelte, ja, fast das Dreifache an Zeit, dass man da gewinnt. Und das ist schon ein richtiger Hammer, muss ich sagen. Und das wird einiges bringen für Leute, die eben ihr Handy nicht dauernd anschalten, aber eben trotzdem immer erreichbar sein wollen, beziehungsweise eben auch dann, wenn sie was schauen wollen, auch tatsächlich noch Akku haben wollen. Das ist doch irre. Ja, gemessen wurde das übrigens mit einem Nexus 5. Ja, am Nexus 5. Und das zeigt eigentlich, dass man da durchaus einen großen Schritt gemacht hat im Stromverbrauch. Wahnsinn. Ja. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Newsmeldung. Wer denkt, dass die sogenannten Emerging Markets, ja, für die Firmen, naja, das ist ein großes Gerede, aber so richtig interessant ist das ja nicht. Weit gefehlt. Dank diesen Emerging Markets, also diesen, wie man so schön sagt, Schwellenländern, ja, ist der Smartphone-Absatz wieder um 19% gewachsen. gestiegen im ersten Quartal, im ersten Viertel 2015, ja, im ersten Quartal. Das ist unglaublich. Zuerst sah es ja aus, als ob die Smartphone-Verkäufe etwas stagnieren, aber dann ging es doch wieder hoch jetzt, eben weil man sich stärker auf die Märkte in Osteuropa, im Mittleren Osten, Nordafrika und eben auch in dem asiatischen, pazifischen Raum, den es ja auch viele Schwellenländer gibt, dass man, wo man sich dort eben jetzt drauf fixiert hat, spezialisiert hat. Und da wird es in Zukunft, das wird für die Firmen dort noch eine Goldgrube werden. Ja? Das steht fest und deswegen haben Firmen wie Google und auch Apple hier rechtzeitig erkannt, wir müssen günstige Geräte bringen, die aber Funktionen bringen, Grundfunktionen bringen, die eben an die Bedürfnisse der entsprechenden Märkte angepasst ist. Das heißt, ein stabiler Internetzugang, E-Mail, Chat-Applikationen und damit hat man einen fixer Punkt. Das ist das, was die Leute 90% machen, ja, mit den Smartphones in diesen Ländern und dann funktioniert es. Ja, wunderbar. Übrigens, in dem gleichen Abschnitt, der übrigens von Gartner hier gebracht wurde, also Gartner ist ja relativ bekannt, da kann niemand sagen, dass es irgendwie eine unseriöse Quelle wäre. Nein, da muss man es endlich auch mal akzeptieren, ja, wenn schon Gartner sagt. Und zwar Android hat hier weltweit einen Marktanteil von 79%. Apple iOS kommt auf 17%. Riesenunterschied, ne? Und Windows hat 2,5%. Alles andere wird komplett aufgeteilt auf alles andere, was es gibt. Viel ist da nicht mehr übrig. Und somit ist natürlich da auch wieder gezeigt, es ist, wie gesagt, schon fast gruselig. Umso bedenklicher ist es, dass es immer noch Firmen gibt, die meinen, müssten die Apps zuerst für iOS-Geräte rausbringen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Sicherlich zeitgleich, ja, das ist fair. Ich will ja nicht, dass die Leute jetzt mit dem Apple-Phone überhaupt nichts mehr bekommen. Ja, im Gegenteil. Ja. Aber zumindest zeitgleich wäre also durchaus angebracht. Und wenn das eben mit den Entwicklern nicht klappt, dann muss halt der ein oder andere, entweder das Android-Team oder das iOS-Team halt dann mal ein bisschen die Luft anhalten und muss mit der Veröffentlichung warten. Ganz einfach. Ansonsten ist es nämlich wirft ein äußerst schlechter Schatten. Ich kenne auch sehr viele Leute, die dann grundsätzlich davon absehen, also solche Apps zu installieren, weil einfach dann das Gefühl, und meistens ist auch das richtige Gefühl, entsteht, dass hier nicht so viel Herzblut in die Android-App investiert wurde wie in die iOS-App. Und wie gesagt, das ist meistens dann auch tatsächlich so der Fall. Das kann man schon auf den ersten Blick sehen. Ja. Und bei Anfragen sowieso. Dann komme ich mal zu Community-Sachen. Und zwar wurde da gefragt vom Lukas. Hi Rio und Uncast Community. Ihr seid auch angesprochen, ja? Da mein geliebtes Nexus 4 langsam den Geist aufgibt, ein etwa 1 cm breiter Streifen, damit das Display funktioniert nicht mehr und der Akku lässt sich nur noch bis ca. 85% aufladen, bin ich wohl in naher Zukunft gezwungen, mir ein neues Gerät zuzulegen. Erst war ich vom OnePlus One begeistert, heute habe ich aber in der neuesten Android-Welt, die sich mein Vater zugelegt hat, einen Artikel über diverse China-Shops und Phones gelesen. Nachdem ich etwas recherchiert habe, bin ich auf dieses Gerät gestoßen. Sie Link, komme ich gleich dazu. Die Daten klingen sehr gut. Octa-Core, 3 GB RAM, LTE und so weiter. Ja, 16 GB bis 64 GB erweiterbar. Und vor allem 4000 mAh Akku. Und das alles zu einem Preis bei einem deutschen Shop aus China für unter 200 € Versand und Zollkassen frei. Gut. Nun wollte ich fragen, hat jemand von euch mit diesem oder anderen dieser Shops Erfahrungen? Wie findet ihr das Gerät allgemein? Also, wenn ihr hier Erfahrungen habt und oder speziell sogar mit diesem Telefon was anfangen könnt, ja. Das ist nämlich das Elephone, lustiger Name, Elephone P8000 Touch ID 4G. Ja, also Elephone P8000 Touch ID. Ja. Hier der Link hier zu dem Shop, der kommt mir allerdings etwas komisch vor, also nicht der Link, sondern die Beschreibung, weil da ist etwas, wo ich nicht ganz mit klarkomme. Da steht, der achtkernige MediaTek MT6753 SoC betreibt das Gerät zusammen mit 2 GB Arbeitsspeicher. Es steht dem 3 GB RAM und 16 GB interner Speicher zur Seite. Also normalerweise ist mit dem 3 GB RAM wohl der Arbeitsspeicher gemeint. Ist es in der Tat so, dass die meinen, und das wäre die logische Schlussfolgerung daraus, bei einem China-Gerät ist es oft so, 2 GB Arbeitsspeicher und 3 GB App-Speicher. Und der Rest von den 16 GB kann man eben dann noch benutzen für Daten etc. Dann 4200 mAh Akku, okay. Das kommt drauf an, natürlich, wie der Stromverbrauch des Gerätes ist. Die Milliampere-Zahl alleine, das habe ich ja schon öfters gesagt, die hat nicht unbedingt immer die Aussagekraft. Es gibt Geräte, die kommen mit weniger Milliampere länger aus, unter Umständen. Also, ja, ne? Da muss man aufpassen. Also, ich habe mit dem Telefon jetzt keine große Erfahrung, ja? Oder gar keine Erfahrung, das kenne ich so nicht. Die technischen Daten hören sich okay an, bis auf das mit diesem App-Speicher. Das macht mich ein bisschen stutzig, wenn das also tatsächlich so ist. Hinten bei den technischen Daten ist da wieder überhaupt nichts erwähnt. Da steht nur 3 GB RAM. Aber vorne im Text hat ja gestanden 2 GB Arbeitsspeicher. Also, ja, dann weiß ich schon nicht hundertprozentig. Sicherlich die A7 Octa-Core CPU mit 1,5 GHz Taktfrequenz, die geht noch in Ordnung. Ja, aber insgesamt scheint es wohl so ein Bereich von meinem Pipo-Tablet zu liegen, was die Leistungsfähigkeit anbetrifft. Auch die technischen Daten sind, sag ich mal, ein bisschen verwandt da. Das 5,5 Zoll Display, das wird kein Problem sein. FHD ist natürlich ausgezeichnet. Das dürfte also ein Samsung-Screen sein. Ja, genau wie die Kameras ebenfalls von Samsung sind. Das alles hört sich, wie gesagt, nach Pipo an, ja. Nur, es gibt ein paar Sachen zu beachten, ja. Das sage ich eigentlich nur ungern, weil ich möchte ja keiner Marke irgendwie Unrecht tun. Ich habe bei meinem Pipo gemerkt, nach der Anfangseuphorie habe ich schnell festgestellt, dass es Probleme gibt mit den Updates. Es gibt keine Updates. Es gibt keine Updates. Es wurde ein Update auf KitKat versprochen. Das hat ewig gedauert. Dann kam ein halbherziges, das auf meinem Tablet auch nicht mehr richtig funktioniert. Das muss ich auch sagen, obwohl es eben so ein offizielles Update war. Ich wurde auch davor gewarnt. Ja, zum Beispiel die Kamera funktioniert nicht mehr richtig. Ich habe da auch einen Artikel ja drüber gebloggt mal. Kannst vielleicht mal schauen bei android.riocentral.info, dort über das Pipo T9, da hatte ich einen ausführlichen Testbericht drin. Anfangs, wie gesagt, sehr euphorisch, dann hat sich aber schnell Nüchternheit eingestellt nach diesem Update auf KitKat. Diese Geräte sind oftmals eben so konstruiert, eine Betriebssystemversion, damit läuft's fertig, das war's. Wartung gibt's nicht, ja, von diesen Firmen. Man wird also im Regen stehen gelassen. Wenn du das Gerät längere Zeit haben willst, sind genau diese Geräte fraglich. Ja. Also ich persönlich würde es nicht mehr machen. Das nächste Gerät wird eine Marke sein, die zumindest mal auch in China relativ bekannt ist. Also ich hätte zum Beispiel jetzt nichts gegen ein Xiaomi-Telefon, ja, oder Tablet oder ein Huawei. Also das ist alles wunderbar. Ja, das sind aber Marken, die bekannt sind Und so diese Hersteller Elephone, das kann eine Zwei-Mann-, Drei-Mann-Firma in irgendeiner Ecke von irgendeinem Gebäude sein, ja, und das Gerät wird nie unterstützt werden von irgendeinem App-Entwickler oder irgendwas. Wenn man da einen Bug hat, ein Programm, wo nicht funktioniert, und dann schreibt man diesen App-Entwickler an, und dann passiert ja nichts, weil er keine Möglichkeit hat, das mit diesem Gerät zu testen. Oder auch wenn, dann wird er wegen diesem einen Gerät, ja, wo vielleicht dann 30, 40 Leute haben, in dem Raum, in dem er die App verkaufen will, dann wird da nichts passieren. Ja, ich habe dasselbe Problem auch mit dem Pipo-Tablet. Google Maps ging die ganze Zeit über überhaupt nicht bei mir. Ich habe Google zugespammt mit Nachrichten. Natürlich hat die das nicht interessiert, dass Google Maps auf einem Pipo T9 nicht funktioniert. Warum? Weil es eben so wenig gibt. Ja, die können nicht für ein paar hundert oder ein paar tausend Tablets, die da verkauft werden, ihr gesamtes Betriebssystem ändern. Und selbst wenn sie das machen, dann wird es kein Update geben. Also bleibt es nur an der App hängen, und da ist es fraglich, was es dann eben war. Ja. Das ging dann durch ein Update irgendwann mal wieder. Keine Ahnung, was der Grund war. Das war also mehr oder minder Zufall, dass es dann nach einiger Zeit jetzt wieder funktioniert hat. Jetzt geht's wohl einigermaßen. Ja. Ich nutze trotzdem noch OSM End. Ja. Deswegen kann ich nicht 100% sagen, ob es auch sicher ist. Aber ich habe hier einige Programme, wie zum Beispiel das Google Drive. Da kann ich die Scan-Funktion nicht benutzen. Ja. Alle Apps, die eine integrierte Kamera-App haben, kann ich nicht benutzen. Die einzige Kamera-App, die bei mir funktioniert, auch nicht die interne übrigens, die Google-Kamera, die funktioniert nicht. Die einzige App, die ich benutzen kann, ist dieses Camera Zoom FX. Ja, weil das einzige ist, bisher, es gibt noch mehr, aber das ist das einzige, das ich kenne, wo man den Fokus manuell einstellen kann, weil der Autofokus funktioniert nicht mehr. Ja. Also funktioniert nicht mehr mit KitKat. Und damit entsprechend auch mit allen anderen Apps, die auf diese KitKat-Kamera zugreifen. Vorbei. Ja. Und das wird sich nicht mehr ändern. Ich kann nicht Google anrufen und kann, oder den schreiben und kann sagen, hier, Google Drive funktioniert nicht auf dem Pipro T9. Und das wirst du hier auch mit dem Telefon nicht machen können. Ja. Da wird sich niemand dafür interessieren. Da wird es keine Updates geben, da wird sich niemand dafür interessieren, und dann stehst du mit dem Gerät da. So geht's mir mit dem Pipo. Also ich habe da draus gelernt. Ja. Dennoch, bitte, wenn jemand hier Erfahrungen hat oder vielleicht auch ganz andere Erfahrungen wie ich jetzt mit diesen, sage ich mal in Anführungszeichen, No-Name-China-Geräten, ja, wenn ihr da andere Erfahrungen habt und vielleicht ein bisschen mehr Mut zusprechen könnt, dann nur her damit, sagt mal Bescheid einfach in der Community, ja, Google Plus, oben Ancast eingeben, dann die Ancast Community, da könnt ihr auf dem Beitrag dann vom Lukas auch direkt einen Kommentar dazu abgeben. Und ja, vielleicht wisst ihr ja da mehr. So, die nächste Meldung war dann, ja, genau, vom Matt Spike. Google Now für gut befunden. Google schaut, was Apple macht. Apple schaut, was Google macht und so weiter. Mal sehen, was Montag auf der WWDC noch so kommt. Ach Gott, die ist ja auch noch. Boah, nö, da ist spannender, wenn ich hier in meiner Maschine einen Kochwaschgang angucke. Ja. Weiter am Anfang, am einfachsten wäre es für beide, wenn Google den Now Launcher als App für iOS bringt. Ja. Das sehe ich genauso, aber das wird Apple erst dann zulassen, wenn die Hölle zufriert. Ja? Also das wird nicht gehen, aber die Aussage ist jetzt eben, weil Apple wahrscheinlich jetzt was Gleiches, was Ähnliches bringen wird wie Google Now. Aber Apple hat da noch ein gewaltiges Problem. Das habe ich auch woanders noch gelesen, weil die ja so, und Tim Cook so groß hier immer dagegen wettert, von wegen den Daten. Ja, die Google ja alles sammelt. Tja, wenn es also so ist, dass Apple diese Daten nicht sammelt, dann können sie auch keinen Dienst anbieten, der so gut funktioniert wie Google Now. Und das wird sich dann wohl zeigen. Ja, das wird sich dann wohl zeigen. Das wird so ein Google Now Lite dann sein. Ja, aber immerhin. Das Konzept scheint ja dann schon mal akzeptiert worden zu sein. Tja, so, dann kommen wir schon zur App der Woche. Und da hat es wieder ein Spiel erwischt diesmal. Ich sag mal zu ersten Hersteller, Nimblebits LLC. Oh, jetzt werden einige wahrscheinlich gleich. Oh, Wahnsinn! Na, wieder ein schönes Spiel in diesem 16-Bit-Look. Ja? Oder 8-Bit-Look, ja. Diesen schönen Pixelgrafiken, ganz genau so ist es. Und es ist auch wieder super schön gelungen. Also ich find's immer interessant, wenn man solche kurzweiligen Spiele auch hinbekommt mit Pixelgrafik. Ja. Das mag zwar für die Entwickler auch gleich ganz schön praktisch sein, ja, aber ich finde es einfach schön. Dieser Retro-Style passt irgendwie immer noch auf die Telefone, auf die Smartphones und auf die Tablets. Ich habe da riesen Spaß damit, ja. Und das Spiel selbst ist eigentlich auch ziemlich spaßig. Das ist gar nicht so bierernst, wie das sich zuerst anhört, ja. Und nein, es werden keine Tiere misshandelt, ja, ganz klar. Man baut sich aber ein Zoo. Ja, und da muss man dann erstmal auf Safari gehen und dort bestimmte Tiere finden, indem man solche Muster antippt. Also die findet man dann in einer Matrix dort, und wenn man dann klickt, dann wird wie bei einer Memory Card das umgedreht, und man muss dann eben alle Bildchen eines bestimmten Tieres zum Beispiel aufdecken, und dann bekommt man das Tier in seinen Zoo. Und das steigert sich dann noch in bestimmte Bereiche. Also zuerst ist man nur mit dem Auto unterwegs, dann mit dem Flugzeug, also mit dem Hubschrauber und so weiter und so weiter, und findet dann immer mehr Tiere, und auch es wird auch immer komplizierter natürlich, ganz klar. Und mit diesen Tieren lockt man dann eben Besucher ein, an, die dann eben wiederum mit ihrem Eintritt weitere Sachen ermöglichen, also weitere Suchen nach anderen Tieren wiederum. Und so baut sich das alles ganz von alleine quasi auf, ohne viel Stress. Es ist ein ziemlich kurzweiliges Spiel, jetzt nicht besonders kompliziert, ja, aber dennoch hat es irgendwie einen Reiz, weil man will seine Gehege mit möglichst vielen Tieren voll bekommen. Und wenn man dann so die ersten ein, zwei Pinguine hat, die dann so süß hin und her laufen, ja, dann will man dann auch mehr. Und wenn so das Gehege so richtig voll mit Pinguinen ist, ist das richtig genial. Und dann zahlen auch die Besucher wieder wesentlich mehr für diese Tiere. Natürlich muss ein bisschen Stressfaktor drin sein. Das heißt, man muss die Tiere auch mal wieder aufwecken. Die gehen nämlich irgendwann schlafen, und dann gibt's kein Geld. Ja, also muss man die aufwecken, und dann geht's wieder weiter. Ja, ganz klar. Wer also viel Geld machen will, der muss regelmäßig diese App besuchen und dann eben diese Tiere aufwecken. Natürlich gibt es hier bei diesem Spiel auch, wie könnte es anders sein, In-App-Purchases, ja, aber ich bin noch nicht mal annähernd in Versuchung gekommen, hier dafür was zu kaufen. Also ich bin nicht genötigt worden dazu, das ist schon mal gut. Natürlich geht alles viel, viel schneller, wenn man sich hier In-App-Purchases kauft. In dem Fall ist es dann eben auch ganz okay so, weil es eben nicht so aufdringlich ist. Und man kann vernünftig spielen, ohne dass man das eben macht. Ja. Irgendwie ist das Spiel an mir vorbeigegangen. Das gibt's schon seit Dezember 2014, hat sich aber jetzt doch schon ein bisschen mit Updates gebessert. Ist wunderbar, läuft flüssig, natürlich klar bei der Grafik, und man hat Spaß dabei. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, dass es keinen Landscape-Modus unterstützt. Das ist das einzige Spiel, bei dem ich das Tablet tatsächlich in den Porträtmodus drehen muss. Ja. Was manchmal gar nicht so einfach ist, denn ich habe so ein Force Rotate Programm drauf, aus verschiedenen Gründen. Da kannst du auch nicht verzichten drauf. Und somit gibt das einen kleinen Abzug in der B-Note. Ja, aber ansonsten macht es riesig Spaß. Und deswegen App der Woche. Tja. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ja, Google Plus,